Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 770. XR und die ewige Nische. Ja, das wird ein Thema sein, die XR Glasses von Google, und irgendwie fühle ich mich da so ein bisschen erinnert an die Google Glasses von damals. Ja, wird es wieder so ein Flop werden, wenn wir später noch in der Sendung mal darüber reden müssen. Aber zuerst was anderes: Das Kartellamt hat jetzt auf Google ziemlich Druck gemacht, um das Android-Infotainment-System für Dritte zu öffnen. Dabei geht es um das Auto-Infotainment, sprich Zugriff zu Android Auto zu erhalten. Das ist also durchaus eine positive Entwicklung meiner Meinung nach, denn das war so ein ziemlich geschlossener Raum bisher. Das geht besser. Viele Apps wären dort sehr nützlich, wenn man sie auf dem Screen vom Fahrzeug nutzen kann, denn auch rechtlich gesehen schon, denn das Problem ist, die fest verbauten, nicht die nachträglich aufgerüsteten, muss man aufpassen, die fest verbauten Bedienelemente darf man während der Fahrt nutzen. Aber an einem Smartphone oder an einem separaten System darf man das nicht machen. Auf keinen Fall. Und somit ist es schon sehr, sehr gut, wenn eine Software eben auch auf Android Auto zu nutzen ist, auf dem Screen direkt. Das gilt zum Beispiel für Übersichten von Ladekarten, wie zum Beispiel die App der Woche. Die gab es schon mal vor ein paar Wochen, war es ja App der Woche, glaube ich jedenfalls, also schon eine Zeit lang her, mehr als ein paar Wochen, ein paar Monate eher. EV Map nennt sich das, ja, und das ist schön, dass man es am Smartphone hat, nur nützt einem das eben nicht viel, wenn man unterwegs ist. Man kann ja nicht warten dann, bis man irgendwie am Rastplatz kommt, ja, um dann zu gucken, wo sind jetzt die Ladepunkte. Ja, ich weiß, das geht natürlich mit Google Maps genauso gut, aber da ist eben nicht alles eingetragen, also Vorsicht. Das heißt, hier ist es gut, wenn man diese zusätzliche App noch hat, wo man dann sehen kann, okay, hier, ich bin jetzt auf der Straße, ah, guck mal, hier da vorne ist eine Ladestation. Und dann kann man eben dort dann hinfahren. Das ist schon eine schöne Sache, meiner Meinung nach. Das geht auch ganz einfach. Dann drückt man einfach zum Beispiel die Ladestation, drückt man an. Dann kann man quasi direkt hinnavigieren, und das ist schon mal nicht schlecht, würde ich sagen. Und das ist nur ein Beispiel von den möglichen Szenarien, was man da eben damit dann machen kann. Es gibt so viele Apps, die hier dann durchaus interessant wären und vernünftig wären auch. Ja. Von daher finde ich es ganz gut. Wer sich jetzt übrigens geärgert hat, dass es bei uns oder überhaupt keinen Premium-Lite-Tarif mehr gibt bei YouTube, der kann jetzt aufatmen, denn es gibt jetzt wieder die Möglichkeit, eben ein abgespecktes Premium-Paket zu bekommen. Das normale Premium-Paket kostet ja 12,99. Das Premium-Lite-Paket kostet 5,99 pro Monat. Die Unterschiede sind, ja, bei YouTube-Videos hat man eben keine Werbeunterbrechung bei den meisten Videos, während man beim Premium überhaupt keine Werbeunterbrechung hat. Aber das ist schon mal was. Musik und Musikvideos sowie Downloads und Hintergrundwiedergabe sind aber im Premium Lite Paket nicht drin. Jetzt ist natürlich so ein bisschen halbgar ist das schon. Also bei den meisten Videos keine Werbeunterbrechung. Das ist schon ein bisschen komisch, ja, muss ich ehrlich sagen. Also wenn, dann hätten die es doch so lassen können. Es sind ja immerhin auch schon 5,99 pro Monat, ja. Das ist wie bei YouTube Premium normal eben ohne Werbeunterbrechung, komplett ohne Werbeunterbrechung sind. Dennoch denke ich, ist es deutlich besser, damit YouTube zu gucken, als jetzt eben ganz ohne Premium. Denn Also ich muss schon sagen, was da mittlerweile an Werbedings abgeht, das ist schon, also ich weiß gar nicht, wie man das Ding eigentlich ohne Werbeblocker überhaupt noch benutzen kann, YouTube. Ja, das ist ja furchtbar. Katastrophe. Im TV habe ich das YouTube Premium abonniert, weil ich auch YouTube Music eben habe. Von daher habe ich gedacht, okay, wenn, dann kann man das eben auch machen. Und ich muss sagen, das ist schon okay. Da kann man es auch tatsächlich mal nutzen, ja, für einige Sachen, aber ohne diese Werbeblocker, das ist ja, nee, das geht echt nicht, Leute. Also das ist sowas Verrücktes, ja. Teilweise 30 Minuten Werbung, zwar kann man die dann nach ein paar Minuten wegklicken, aber das ist absolut verrückt, sowas. Ich hatte sogar schon wirklich eine Werbeeinblendung gehabt, die wäre eine Stunde und zwei Minuten gegangen, ein kompletter Podcast, ja. Oder naja, was man da auch Podcast nennen kann, vielleicht Werbepodcast oder was weiß ich. Und das Video war 5 Minuten lang. Und alleine das vorgeschlagen zu bekommen, klar, da kann man nach 30 oder 40 Sekunden konnte man dann abbrechen, ja. Aber allein das schon vorgeschlagen zu bekommen, das ist doch totaler Wahnsinn, ja. Irre. Also ich weiß echt nicht mehr, was los ist. Und das sieht man auch, wie eine Firma, die eine gewisse Marktmacht hat, da eben auch Sachen machen kann, was sie wollen. Denn auch wenn ich prinzipiell eigentlich das YouTube aus prinzipiellen Überlegungen eher nicht nutzen möchte, komme ich einfach nicht drum herum. Ja, und das ist schon ärgerlich teilweise. Okay, ich kriege als Premium-User, wie gesagt, sonst nichts mit, nur wenn ich das mal absichtlich probiere. Aber ich frage mich mittlerweile, wie man das überhaupt noch machen kann, bei YouTube was zu gucken, ohne dass man einen Premium-Account hat. Ja. Das ist eben schon sehr bedenklich. Google hat auch noch was anderes gemacht, aber was Gutes. Und ich gebe euch mal einen genauen Tipp, wie ihr das machen könnt. Ich habe nämlich heute relativ lange danach gesucht und habe dann auch den Fehler gefunden. Also zunächst mal, Google hat jetzt die Google-Suche in ein Pokédex verwandelt für Ostern, über Ostern, ja, sozusagen als Easter Egg, ja. Finde ich eine ganz, ganz geniale Sache. Ich als Pokémon-Fan bin natürlich sofort auf die Suche gegangen, ja. Chrome gestartet, Google-Suche. Nix. Dann Handy Chrome, Google Suche, nix. Dann Handy Chrome, Google Search Widget, nix. Also, was ist das? Ist das schon wieder regional begrenzt? Nein, ist es nicht. Aber ihr müsst erstmal das vom mobilen Gerät aus machen. Im Browser, am Desktop funktioniert es nicht. Dort geht ihr am besten, damit eure Ergebnisse auch nicht verschwinden. Ja, bei einigen Leuten im Chrome-Browser sind die Ergebnisse verschwunden, nachdem sie den Browser geschlossen hatten. Also Vorsicht. In die Google-Suche gehen. Also die App Google-Suche. Ja. Und dort müsst ihr mal gucken, im Menü dort euer Avatar anklicken, ne, und dort steht, weiß nicht, wie es in Deutsch ist, hier ist das Search Personalization. Dort draufklicken, ja, und dort müsst ihr gucken, dass Personalized Search eingeschaltet ist. Nur wenn das eingeschaltet ist, funktioniert dieses Easter Egg, und dann könnt ihr hingehen und könnt in der Google-Suche den Namen eines beliebigen Pokémons eingeben, ja, egal ob Englisch oder Deutsch, zum Beispiel also von 151 Pokémons von den Original-Pokémon. Möglicherweise kommt dann noch welche dazu, aber jetzt zum Beispiel kann man mal eingeben, macht mal Shiggy, ja, das ist Shiggy, das ist das coole Pokémon. So, wenn ihr das macht, dann erscheint rechts unten auf einmal ein Pokéball, und wenn ihr da draufklickt, dann seht ihr, wie Shiggy erscheint, mit dem Pokéball gefangen wird. Und dann seht ihr, nachdem ihr den gefangen habt, seht ihr euren Pokédex, der eben verwaltet wird in Google Search. Ja, und da haben natürlich jetzt schon einige gefangen, ne? Und dort könnt ihr dann sehen, wie eure Fortschritte weiter sind. Ab einem gewissen Punkt bekommt ihr einen Meisterball, bei dem ihr auch dann legendäre Pokémon fangen könnt, ja. Und eben Ziel ist es, alle 151 Pokémon hier zu fangen. Wie genial ist das denn, was sich da wieder Google ausgedacht hat? Richtig schön. Und dann weiß ich schon, was ich ja, nächste Tage mache. Logisch. Den Pokédex vervollständigen. Ne? Geht ganz einfach. Coole Sache, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, ihr müsst auf jeden Fall eure Suchpersonalisierung einschalten. Sonst funktioniert das Easter Egg hier gar nicht. Ja. Und am besten die Google-Suche benutzen, das Widget, also die App, damit ihr auch eure Ergebnisse behalten könnt. Ich kann mir schon vorstellen, was dort war. Cookies, eventuell ein Thema, weil das wird offenbar hier gebraucht. So, sowas kann Google öfters machen, das finde ich schön. Honor hat jetzt seine Watch 5 Ultra rausgebracht, ne? Und irgendwie hat sich das ja eingebürgert mit dem Ultra, ne? Alles ist Ultra, Wahnsinn, verrückt. Und das hat sehr viel, die hat sehr viele Lorbeeren geerntet hier bei Android Central. Mal abgesehen davon, dass es gar nicht so schlecht aussieht, zumindest mal nicht herkömmlich, was ich schon mal sehr positiv finde. Nichts ist schlimmer als herkömmlich auszusehen. Ne? Ja, ist jedenfalls für 279 Euro erhältlich, was natürlich ein super Preis ist im Vergleich zu anderen Smartwatches in dieser Leistungsklasse. Ja. Und sieht, wie gesagt, optisch gut aus, hat auch vom Display her ein gutes Ding, ein 1,5 Zoll AMOLED-Screen mit 60 Hertz und hat auch zum Glück 46 mm Größe, ja, und nicht etwa wieder so winzig Uhr, das ist, das, ihr wisst ja, das mag ich überhaupt nicht, ich will eine richtige Uhr haben, die hat gefälligst groß zu sein, ja, bam, und dann sieht man auch übrigens was auf dem Display. Das ist der nächste Vorteil. Ja. Und hat halt die Standardfunktionen mit drin, was man eben so erwartet. Ja, ganz klar hat auch hier einige ja, spezielle Funktionen drin. Übrigens auch ein VO2 Max. Ja, also die Sauerstoffzufuhr als maximal ist auch okay, ne? Wenn man rennt, also VO2 Max ist für viele Sportler ein aussagenkräftiger Wert. Ich kann da nur mit der Schulter zucken, sorry, ich kenne mich da nicht aus, ja, sorry. Ich kann hier nicht viel dazu sagen, aber es ist auch hier drahtlos ladbar, diese Uhr, was ich auch sehr schön finde. Also Key-Standard wird unterstützt und ansonsten eben die das Normale, was man eben hat. Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Stresslevel, ja, 100 verschiedene Übungen, also Sportaktivitäten, ja, Health Monitoring, klar. Also das ist in Ordnung, ja, aber halt eben auch wieder kein ECG. Von daher ist natürlich der Preis immer so eine gewisse, ist mit gewisser Vorsicht zu genießen, denn für den Preis gibt es auch schon Uhren mit ECG. Und ich habe ja schon das öfter gesagt, also ECG ist eigentlich das, das was wirklich wichtig ist. Herzfrequenzmessung ist eigentlich relativ uninteressant. Okay, für Läufer, ja, mag sein, aber trotzdem ein ECG-genaues Erfassen der Daten ist dann doch besser und man hat jede Menge Zusatzfunktionen, die da eben dann noch mit abgerufen werden können. Jedenfalls ist die Honor Watch 5 Ultra sicherlich optisch ein Hingucker und auch preislich noch, sag ich mal, als einigermaßen okay einzuordnen. Von daher denke ich mal, könnte es eine interessante Uhr sein. MediaTek hat sich mal wieder positiv in die Schlagzeilen gesetzt. Und zwar haben die jetzt einen neuen Companio müsste man eigentlich sagen, weil es auch mit K geschrieben wird, Prozessor rausgebracht für Chromebooks. Und damit haben die sicherlich was der Konkurrenz von Qualcomm voraus. Denn hier hat Android Central auch wirklich danach gelächzt, ja, endlich einen neuen Prozessor für die Chromebooks zu finden. Und jetzt bietet eben MediaTek mit dem Companio Ultra einen Prozessor, der speziell eben für Chromebooks abgezielt ist und damit dann eben mehr Leistung verspricht als vorherige Prozessortypen. Das sieht doch schon mal gut aus. Allerdings muss man auch sagen, dass Chromebooks eigentlich, das muss man deutlich sagen, auf dem absteigenden Ast sitzen. Ja, ich weiß, sie sind immer noch sehr beliebt bei einigen und ich denke auch, für viele ist das eine interessante Sache, aber die besten Zeiten vom Chromebook scheinen vorbei zu sein. Und dann stellt sich natürlich die Frage, auch Android Central fragt sich das, was bleibt denn von dem Companio Ultra denn übrig? Wer wird den einbauen? Weil so viele Chromebooks gibt es gar nicht mehr. Und durch die extrem stark verfallenen Preise für normale Laptops mit guter Leistung, mit sehr guter Leistung sogar, ja, bei dem man eben alles machen kann, was man mit dem Chromebook machen kann, zwar vielleicht nicht so einfach, aber dafür auch noch viel, viel mehr, ist es natürlich schon die Frage, wer kauft sich ein Chromebook? Im Prinzip ist es eigentlich fast nur für Leute, die eben überhaupt keine Ahnung vom Computer haben, aber trotzdem im Internet surfen wollen. So könnte man das beschreiben. Aber das machen heutzutage ja die Menschen mit ihrem Smartphone und mit dem Tablet. Von daher bleibt die Anwendungsbreite doch sehr gering, so dass dann eben ein deutlicher Rückgang in den Chromebook-Verkaufszahlen auch zu sehen sind. Und auch die Anbieter scheinen sich größtenteils aus dem Chromebook-Business zurückzuziehen. Mal sehen, ob vielleicht der Prozessor hier noch in dem einen oder anderen Chromebook eingebaut wird. So, bei Google Maps gibt es ja schon seit einiger Zeit ein bisschen Ungemach. Was ist dort? Es gibt Fake-Einträge und Fake-Reviews bei Google Maps. Bei den ersten besonders ist es natürlich sehr, sehr schlecht, denn dort sind manchmal gefälschte Telefonnummern. Ja, also wie es im Einzelnen funktioniert, ja, hört sich sehr einfach an, ist es zwar nicht, aber im Prinzip ist es so, jemand trägt ein Geschäft ein, ja, gibt aber, also er ist nicht der Berechtigte, gibt aber dann eine falsche Telefonnummer ein. Die Leute sehen dieses Geschäft auf Google Maps, denken, die Telefonnummer, die dort angegeben ist, ist die richtige, rufen dort an und dann nimmt der Scam eben seinen Lauf. Ja, das ist sehr, sehr ärgerlich. Google ist da hinten dran, so dass es wirklich nicht oft passiert. Ja, aber es könnte passieren. Von daher, bei kritischen Sachen die Telefonnummer nicht bei Google Maps abrufen, sondern eben lieber woanders. Also eine Bank würde ich dort jetzt nicht unbedingt mit der eingetragenen Nummer von Google Maps anrufen, wobei die großen Firmen wie zum Beispiel Banken dann eben auch da hinten dran her sind und dann selbst bei Google aktiv werden. Ja. Übrigens, vielleicht wäre es eine gute Idee, wenn jemand ein eigenes Geschäft hat, vielleicht das selbst tatsächlich einzutragen mit den richtigen Daten, bevor irgendwelche Betrüger ankommen und quasi durch Identitätsdiebstahl ein Geschäft oder euer Geschäft mit falschen Daten anmelden. Ja? Das ist zwar bedenklich, aber ja, okay, ne? Lieber so als andersrum. Wie auch immer, das ist nicht das einzige Problem. Das Problem, das hier hauptsächlich jetzt angegangen wird, wie gesagt, bei den anderen Problemen ist Google sowieso schon stark dran und es ist auch sehr, sehr selten geworden. Nur hier die Fake Reviews, das ist noch ein echtes Ärgernis, denn es ist relativ einfach zu managen für Betrüger, sich zum Beispiel Fake Reviews zu kaufen. Ja, und dann hier gute Bewertungen zu bekommen bei Google Maps, ohne dass es tatsächlich der Wahrheit entspricht. das ist ein richtiges Geschäft geworden. Da wird richtig Kohle auch ausgegeben dafür. Und wenn ihr jetzt sagt, wer macht sowas, ist doch vollkommen egal, was da bei Google Maps, wie viele Sterne da draufsteht. Dann seid ihr eben vielleicht nicht die Zielgruppe von diesen Reviews. Ja, ich gucke mir die Reviews auch mit gemischten Gefühlen an, denn oftmals sehe ich, dass es nicht mit meinen Vorlieben übereinstimmt, wenn dort steht, oh, ja super toll, und dann gucke ich mir das an, dann haben die noch nicht mal die grundsätzlichen Sachen, was ich eigentlich erwarte, und bei anderen, wo vielleicht steht so, ah, super schlecht und da kriegt man ja gar nichts, ist genau das, was ich will. Ja, haben die genau, was ich will, zum Beispiel. Ja, insbesondere bei Restaurants beispielsweise. Also da muss ich sagen, ich betrachte die Reviews schon immer als sehr, sehr zweifelhaft, ob die überhaupt einen großen Nutzen haben. Aber für, und das muss man ganz klar sagen, für viele Menschen ist das das Einzige, wonach die gucken, und ich kenne es auch aus meinem Bekanntenkreis, das Erste, was die machen, ist, die gucken in solche Reviews rein, bei Google Maps, ja, und auch zum Beispiel auf Plattformen. Also die Reviews sind da sehr, sehr schwierig, sind da sehr, sehr wichtig offenbar für diese Leute, und das sind mehr, als ihr denkt. Vor allem gibt es jetzt schon wirklich sehr, sehr viele Menschen, das dürften die meisten sein, die jetzt hier bei Google Maps oder ähnlichen Diensten gucken, und wenn dort eine schlechte Bewertung ist, dann war's das. Dann war's das für die Firma, obwohl die eben vielleicht nicht, gar nicht stimmt, ja. Und umgekehrt genauso. Wenn eine Firma gute Reviews hat, gehen dort die Leute eher hin, als wenn die schlechte Reviews haben. So viel steht fest. Und das hat ein absoluter Wirtschaftsfaktor für die Geschäfte, sonst würden die auch nicht Tausende von Euro teilweise ausgeben, um Fake-Reviews zu kaufen, um ihr Geschäft nach vorne zu bringen. Es gibt sogar richtige Schlachten von verschiedenen Geschäften, die zum Beispiel nah beieinander sind. Da gab es auch schon mal Sendungen im TV deswegen von französischen Restaurants, die sind quasi die Straße, in derselben Straße gegenüber, ja, bekämpfen die sich wie verrückt mit diesen Reviews und heuern dann sogar welche an, die Fake-Reviews bei jemand anderem machen, ja, damit der runtergezogen wird zum Beispiel. Also das ist wirklich extrem, was da, wie wichtig das ist offenbar, ja, auch wenn man das selbst nicht wahrhaben möchte, aber das kann schon für ein Geschäft entscheidend sein. Und hier schreitet jetzt eben Google ein und möchte hier massiv gegen diese Fake-Reviews durchgreifen. Und ich meine, Google hat schon ein paar Möglichkeiten, das zu zu erkennen, ob das jetzt tatsächlich Fake-Reviews sind oder nicht, denn die haben einen riesigen Datenschatz, bei dem man auch sehen kann, okay, wenn es immer wieder die gleichen Accounts sind, die irgendwo solche Bewertungen absetzen, in rauen Mengen, dann werden eben auch solche Accounts unter Umständen gesperrt oder eben auch die Reviews dann gelöscht und auch bei bestimmten Plätzen, wo es zum Beispiel jetzt eben solche Review-Schlachten gibt, die werden zum Beispiel auch komplett gesperrt, dass überhaupt keine Reviews mehr gemacht werden können. Von niemand mehr. Das ist sicherlich auch hart, ja, aber ich denke, das ist auch wirklich notwendig. Ich sehe es immer wieder. Mittlerweile ist das leider schon fast zu einem Volkssport geworden mit diesen Fake-Reviews. Gerade wer sich da auch mal umguckt, Hotels oder so, das ist als schon sehr, sehr bedenklich, wenn auch manchmal ein und dieselbe Person 6, 7 verschiedene Bewertungen macht. Ja, das geht zum Beispiel bei Bookings-Plattformen, ja, also Airbnb, wie die alle heißen, und Booking.com und alles Mögliche, ja, das geht da tatsächlich. Weil ihr könnt ja mehr als einmal dort übernachten, ne? Und wenn ihr dann aber seht, okay, also da hat jemand 10 Bewertungen abgegeben, ne? Immer das Gleiche oder so, dann ist das vielleicht nicht ganz so ernst zu nehmen, das muss man auch sagen. Kann natürlich sein, aber da wäre ich sonst beispielsweise ziemlich skeptisch. Ja, so ist es. Also 240 Millionen Fake-Reviews hat Gemini bereits entdeckt. Und das ist auch ein Tool, eben was jetzt Google hier verstärkt einsetzt. Und 12 Millionen Fake Business Profiles haben die festgestellt. Und das heißt, das ist schon ziemlich heftig. Und deswegen wurden auch 900.000 Accounts eingeschränkt. Und die können auch zum Beispiel keine Reviews mehr verfassen und einige Accounts wurden auch komplett gelöscht. Und Google sollte aber auch hier möglicherweise die Strafbarkeit mal überprüfen lassen und eventuell auch so gegen diese Fake-Reviewer angehen, damit es ein für alle Mal jetzt auch Konsequenzen hat. Ja, ich meine, so einen Account zu sperren, 5 Minuten hat man einen neuen Account, ja, das ist, weiß nicht genau, ob das so optimal ist, für die abzuschrecken. Ja, hingegen, wenn es richtig Ärger gäbe, wäre es vielleicht mal zu überlegen, ob sich das dann noch lohnt für die. Ja, ich habe heute wieder einen Artikel gelesen, der sich mit den Dumbphones versus Minimalist Phones ausgesprochen hat, dass jetzt eben, naja, Dumbphones endlich komplett am Ende sind. Ja, was heißt endlich? Also, dass sie jetzt eben komplett am Ende sind. Ob gut oder schlecht, möchte ich gar nicht bewerten. Aber minimalistischen Geräte, die also nur noch die Grundausstattung, Grundfunktionen haben, aber zum Beispiel auch auf Android basieren, das sind jetzt die neuen Dumbphones in unserer Zeit. Ja. Und man stellt sich dann die Frage, warum? Warum? Und wenn ich dann in den Artikel wie hier lese, dass es darum geht, dass die Leute eben zum Beispiel weniger Distraction, also Ablenkung hervorrufen oder eben nicht so eingreifend sind, ja, ins Leben, in die Benutzung oder so, ja, dann frage ich mich als Mensch, was ist nur falsch gelaufen? Ich meine, wenn ihr ein Gerät bekommt, egal was es ist, ein Tool, ja, dann seid ihr doch frei darin, was ihr damit macht. Ja, es wurde auch genannt Social Media Überflutung, ja, und Social Network Überflutung. Ich habe da eine ganz einfache Methode. Ich installiere mir das Zeug nicht, wenn ich es nicht möchte. Social Networks sind größtenteils Schrott. Ich habe die Tasky-App drauf und das war's. Mehr brauche ich nicht. Das ist noch einigermaßen human. Und wenn da zu viele Nachrichten kommen würden, davon kann man nur träumen, ja, über Mastodon, ne, dann gibt es eine einfache Möglichkeit. Ich schalte die Benachrichtigungen aus und gehe dann einfach einmal am Tag dort rein und gucke, wenn ich Lust habe. Ja, so einfach ist es. Wer also hier nicht abgelenkt werden möchte, da gibt es eine super Funktion, nennt sich Stummschalten. Kann man sogar auch für die Vibration abzuschalten nehmen. Ja, und wenn man komplett offline sein möchte, Flugzeugmodus einschalten. Nur mal so. Bei einigen Telefonen kann man sogar das so einstellen, dass man sagen kann, okay, Flugzeugmodus jetzt für eine Stunde. Das heißt, man hat dann sicher eine Stunde Ruhe, muss aber dann nicht mehr dran denken, es wieder einzuschalten, sondern man kann es dann einfach, es geht dann einfach automatisch wieder an, ja, und dann sieht man, was man verpasst hat, ja, ob es was so Wichtiges war, dass man sich danach in den Hintern, selbst in den Hintern tritt, weil man nicht erreichbar war, oder ob das dann, was weiß ich, wieder mal 20 Spam-Messages sind, wo man sagt, na gut, das ist ausgeschaltet haben. Ja, gut, alles klar. Aber wisst ihr, das muss man doch selbst machen können. Oder will hier jemand suggerieren, dass man das selbst nicht machen kann? Wenn das der Fall ist, dann hat diejenige Person natürlich ein Problem. Das ist aber nicht damit zu lösen, dass man dann auf etwas umsteigt wie ein Dumpphone oder minimalistisches Phone, weil man es selbst nicht hinbekommt, so viel Disziplin aufzubringen, das selbst einfach irgendwo mal, ne, auf Stummschalten drücken oder auf den Flugzeugmodus mal einzuschalten. Ja, es gibt sogar, davon habe ich Gerüchte gehört, ja, viele wissen das offenbar gar nicht mehr, es gibt sogar eine Funktion, da kann man das Smartphone ausschalten, Leute. Ausschalten. Genial, ne? Mache ich jede Nacht. Ja, jetzt gucken sich wahrscheinlich welche hier an und sagen, was gehen, was, wie? Nein. Wie jetzt ausschalten? Ja, tatsächlich ausschalten. Ist wohl so abstrakt schon, ne, dass das kaum noch mehr macht, aber er hat das Riesenvorteil übrigens beim Android-Phone, nämlich jedes Mal, wenn ihr ausschaltet und morgens wieder einschaltet für das Gerät, macht es ja quasi einen Neustart und deswegen laufen meine Geräte auch noch nach vielen Jahren sehr performant, ja. Ja, das sollte man vielleicht schon mal überlegen. Also wenn mal euer Telefon so richtig langsam wird, vielleicht einfach mal aus und wieder einschalten und seht da, oh, es geht, es geht. Es gibt tatsächlich Leute, die schalten ihr Telefon niemals aus. Niemals. Und da frage ich mich jetzt eben auch, Leute, das ist doch eure Sache. Ihr könnt euer Smartphone so nutzen, wie ihr wollt. Wenn ihr euch etwas zulegen müsst, was ihr dann nicht mehr nutzen könnt, dann habt ihr doch wirklich ein Problem. Und dann würde ich mir eher, und das meine ich jetzt wirklich ernst, da würde ich mir eher anderweitig Hilfe suchen. Das meine ich wirklich nicht böse jetzt, sondern dann hat man ein grundsätzliches Disziplinproblem. Das ist nicht unbedingt nur auf Smartphones gemünzt. Und da können da bestimmte Trainingsmethoden nützlich sein, damit man auch nicht nur bei Smartphones, sondern auch in anderen Bereichen eben quasi seine Prioritätsliste wieder zurechtrücken kann, ja, und auch mal lernt abzuschalten, ohne dass man sich quasi gezwungenermaßen abschalten lässt oder rausnehmen lässt, ja. Also das ist wirklich manchmal eine Sache, die ich so nicht nachvollziehen kann, ja. Die kann ich einfach nicht nachvollziehen, weil ich nicht sehe, wo der Unterschied ist. Wenn ich mich dazu durchringe, ist genau wie das Digital Detox. Das ist der größte Müll, was ich jemals gehört habe. Was soll denn der Mist sein? Digital Detox, also etwas, was man so nützlich und gut empfindet, dass man es wirklich immer macht, davon will man sich dann befreien, damit man nicht mehr das machen kann, was gut ist und was man will. Ja, das ist schizophren eigentlich schon, ja, finde ich. Und wenn man sagt, okay, aber das tut einmal gut, wenn man das macht, Digital Detox, ja, dann hätte ich dann auch einen einfachen Vorschlag. Nicht immer auf so Extreme gehen. Nicht immer nur bis spät in die Nacht am Smartphone rumdaddeln, ja, und nicht dann als Ausgleich dann, was weiß ich, eine Woche irgendwo komplett ohne Smartphone sich durch die Welt kämpfen, ja, sondern vielleicht einfach mal so ein bisschen Balance zu finden, dann braucht man auch kein Digital Detox, dann stellt man fest, dann ist so ein Handy einfach nur ein Tool wie ein Schraubenzieher oder wie eine Zange. Wenn man sie braucht, dann nutzt man sie. Und wenn man sie nicht braucht, dann nutzt man sie nicht. Okay? Ich gehe auch nicht mit meiner Zange ins Bett nachts und kuschel mich an die oder hab den Drang, irgendwie nachts noch ein paar Kabel im Bett abzupetzen. Ja? Nein. Und genauso seht ihr, müsst ihr euer Handy sehen. Ihr geht ins Bett, Handy aus oder Flugzeugmodus oder lautlos oder was weiß ich. Und damit hat sich die Geschichte fertig. Nicht mehr rummachen. Und wenn ihr es wollt, dann macht es trotzdem. Aber erzählt mir dann nicht, ja, aber so alles so reizüberflutet und oh, ich komme ja gar nicht mehr zur Ruhe. Ja, das ist eure Schuld dann, wenn ihr nicht mehr zur Ruhe kommt. Wenn ihr jetzt so null Disziplin habt, dann ist es eure Schuld. Dann würde ich mich echt dran machen, das zu üben, dass man sagt, die Disziplin muss ich aufbringen, ja, Handy aus oder jetzt habe ich keine Lust und fertig. Ende. Das muss doch gehen. Gut, jetzt komme ich mal zu dem Thema XR-Glasses. Habe ich schon gesagt, ich habe so das Gefühl, wir sind schon wieder an diesem Punkt wie damals bei den Google Glasses. Ja. Nur, dass diesmal halt, naja, die Zeit eine andere ist, denkt Google. Aber ich sage euch mal, wo das Problem liegt, warum ich denke, dass es immer noch eine Nische ist und ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie Google aus dieser Nische rauskommen soll. Folgendes. Es gibt mehrere Probleme. Also zunächst mal ist das Teil eine Brille. Okay. Es gibt grundsätzlich schon mal sehr viele Menschen, die sich überhaupt nicht vorstellen können, eine Brille anzuziehen. Die Brillenträger unter euch werden jetzt sagen, ja, die haben auch ihr Probleme, ja, das heißt, die sind vielleicht zu eitel dafür, ja, für eine Brille anzuziehen. Okay, das ist eine Seite der Geschichte. Für die anderen ist eine Brille einfach zu unpraktisch. Deswegen steigen viele auf Kontaktlinsen beispielsweise um und ziehen eben keine Brille an. Auch okay, ja. Aber da haben wir gleich das Problem. Die Brille wird deswegen schon mal nicht angezogen, weil es eine Brille ist, okay? Das, wie gesagt, das können Brillenträger nicht nachvollziehen, aber die Leute, die eben keine Brille tragen und das auch nicht wollen und die schon halb blind irgendwo durch die Gegend stolpern, nur weil sie keine Brille tragen wollen und Kontaktlinsen vielleicht nicht vertragen, die werden sich sicherlich keine von diesen Brillen aufsetzen. Das heißt also schon mal ein gewisser Prozentsatz, ich weiß nicht, wie viel das ist, ich weiß aber auch aus dem Bekanntenkreis, dass es schon einige Leute gibt, die wirklich so eine Abneigung gegen Brillen haben, dass sie eben doch lieber Kontaktlinsen tragen, wobei ich das zum Beispiel Kontaktlinsen sehr, sehr umständlich empfinde. Andererseits, wenn man die Brille dabei hat, ja, dann ist es natürlich auch manchmal sehr, sehr nervig. Okay, gut, aber genau das ist das Problem. Hier hat man also eine Brille. So. Und die ist genauso nervig oder unästhetisch für die Menschen, die eben vorher keine Brille anziehen, aus gewissen Gründen, wie eben eine Brille, die eben tatsächlich was mit dem Sehen an sich zu tun haben, ja, also eine optische Brille. Dann gibt es noch das andere Problem, das Design. Also die Brillenträger, die gucken oft sehr genau auf das Design. Und ich habe das schon sehr oft beobachtet, ob jetzt ein Gestell von der Kasse bezahlt wird oder nicht, spielt für die meisten gar keine Rolle. Die gucken nur nach dem Optischen. Und da sind die sehr, sehr, sehr kritisch. Ich habe schon erlebt, dass jemand über 2 Stunden eine Brille gesucht hat. Ja, und dann, naja, mehr schlecht als recht damit einverstanden war, ein bestimmtes Modell zu nehmen. Ja, weil, ihr wisst ja, ne, das kann sehr problematisch werden. Das heißt also, das Design ist absolut wichtig. Jetzt gibt es diese XR-Glases in 1, 2 Varianten. Und das war's. Die sehen eher wie so klassische Brillen aus bisher, ja, und das ist eben nicht besonders ansprechend, muss ich sagen. Das ist also das nächste Problem. Und das dritte Problem ist der Preis. Und da prallen alle drei Sachen aufeinander. Zunächst mal die Leute, die keine Brille anziehen wollen, die geben nicht noch ein paar hundert Euro aus für eine Brille, die sie dann tatsächlich anziehen, wenn sie ja gar keine tragen wollen, okay. Diejenigen, die ein spezielles Design haben wollen, die würden es zwar durchaus kaufen, aber die würden garantiert nicht irgendeine Brille kaufen zu einem solchen Preis, die sie überhaupt gar nicht anspricht. Ja, und dann generell die Leute, die sagen, ist mir doch egal, ich ziehe eine Brille an, ja, es ist mir auch egal, wie die aussieht. Wobei, das sind schon zwei Sachen, ja, wenn die zusammenkommen, dann ist es schon, also ich weiß nicht, ob das sehr häufig vorkommt, dass jemand das sagt, ja. Also ich wäre vielleicht jemand, der sagen würde, okay, es ist mir eigentlich nicht, es war nicht ganz egal, wie die Brille aussieht, ja, aber es ist zumindest mal jetzt nicht so extrem schlimm. Wenn die gute Funktion hat, ziehe ich die an. Und dass ich eine Brille anhabe oder nicht, spielt keine Rolle, ja. Ich bin so zwar kein Brillenträger, aber also ich habe jetzt kein Problem, mir diese Brille anzuziehen. Ja, würde ich machen. Ja. Ich würde auch mit der Apple Vision Pro rumlaufen draußen auf der Straße. Ja, also wenn das nicht irgendwelche zwischenmenschlichen Probleme mit sich bringen würde. Ne? Ja, okay, um es dann vorsichtig auszudrücken. Aber ansonsten würde ich das absolut machen. Kein Problem. So, jetzt haben wir das. Und würde ich mir dann eine solche Brille kaufen? Nee, nicht für 300 bis 500 Euro, ja, wenn die das kann, was sie eben jetzt kann. Das ist zu teuer, viel zu teuer. Ja. Wenn das so eine Brille wäre, wie zum Beispiel die Apple Vision Pro für 500 Euro, würde ich mal sie kaufen, aber die kostet ja 3.400 irgendwas, ja, so. Deswegen habe ich auch noch keine. Aber es ist, also nur, ich verstehe das schon, ja, also die Apple Vision Pro ist natürlich was ganz anderes wie die XR Glasses. Das XR Glasses ist ja mehr so eine erweiterte Augmented Reality Brille, ja, klar. Aber dafür muss sie eben auch um ein Vielfaches günstiger sein, ist sie auch, ja, aber dann eben muss es einen Nutzen haben. Einen Nutzen muss es haben. Jetzt hat Google eben eine neue Demo gezeigt hier, auf der Googles TED 2025 Demo. Und dort haben die einiges vorgeführt und das war natürlich sehr beeindruckend. Also wunderbar, ja. Man konnte sich Informationen aufrufen, ja. Und man konnte zum Beispiel, wurde gezeigt, wie jemand einfach seine Keycard abgelegt hat, ja, ja, und hat die dann eben wieder gesucht. Und die Brille wusste, wo diese Keycard ist und hat ihn dahin geführt. Ja, wunderbar. Also das heißt, diese Brille merkt sich im Prinzip alles mit Hilfe von Gemini und so weiter. Und kann dann eben auch tatsächlich helfen. Also wunderbare Funktionen, ja. Preis wird aber dann eben ein ausschlaggebendes Argument sein letztendlich, weil für diese Sachen, wenn das Teil 300, 400 Euro kostet, dann schön, aber ich mach's trotzdem nicht, ja. Das muss einfach in einem anderen Preisrahmen liegen. Und diese drei Probleme haben wir also. Der Wille, eine Brille anzuziehen, ja, der Preis und das Aussehen der Brille, ja, und gerade eben, wie gesagt, das spielt alles zusammen, diese drei Dinger, wo man nicht sagen kann, das eine ist wichtiger als das andere, das ist alles drei wichtig und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass sich das auf dem breiten Massenmarkt in absehbarer Zeit durchsetzen wird. Nur dann, wenn es unendlich verschiedene Designs gibt, wenn die so aussehen wie eine stinknormale Brille, und wenn die auch günstig sind, sehr günstig sind, und dann bleibt am Schluss eben noch ein Problem übrig, die Leute wollen die in eine Brille anziehen oder nicht. Das wird halt nicht wegkommen, deswegen wäre es auch dann, wenn sich so ein System durchsetzen soll, auch wichtig, dass es die auch in Kontaktlinsenform gibt. Und da gibt es natürlich sehr große Probleme, wie man das umsetzen kann, aber ohne das sehe ich das wirklich sehr, sehr schlecht momentan. Also von daher, es ist eine wirklich schlechte Sache. Ach, ich habe vielleicht noch vergessen zu erwähnen, für Brillenträger, die so eine Brille haben wollen, da muss noch was anderes ran, nämlich die Gläser. Die brauchen ja auch tatsächlich die Stärke in den Gläsern, Dioptrien, um eben auch die Brille auch als Brille nutzen zu können. Die können ja nicht hingehen und können die Brille abziehen, die sie brauchen zum Sehen, dann diese aufziehen, wenn sie eine Information wollen, dann wieder wechseln. Das geht nicht. Und von daher braucht man dann eben auch die entsprechenden Glasstärken in der Brille. Und das heißt auch, da muss auch eine jede Menge hinten dran stehen, die Firmen, die solche Gläser fertigen, die müssen halt auch Gläser fertigen, die eben in diesen Rahmen reinpassen. Es muss also beim Optiker gemacht werden. Und da ist noch so viel Arbeit zu tun. Und ihr seht, wird immer schlimmer, es wird immer komplizierter, statt dass dass eine Lösung auf dem Tisch liegt. Deswegen glaube ich, dass auch diese Brille im breiten Massenmarkt so schnell nicht ankommt bei den Menschen. Leider vielleicht, aber ja. Aber eine Nische gibt's, was ich ja schon mehrfach erwähnt habe, wo das Ganze richtig gut einschlagen könnte. Hat zwar immer noch ein paar Probleme, zum Beispiel mit den Glasstärken und so, aber da für dieses Anwendungsgebiet könnte vielleicht Aufsatzbrillen nützlich sein. Für normalerweise rumzulaufen natürlich nicht, das sieht lächerlich aus, aber für diese Anwendung schon, und zwar im Auto. Google arbeitet daran, dass Android Auto möglicherweise demnächst das Navigieren mit diesen Smart Glasses zulässt. Und da muss ich sagen, das wäre eine sehr vernünftige Option und da wäre ich dann auch bereit dafür, so, naja, sagen wir mal, bis 300 Euro dafür hinzulegen, ja, vielleicht sogar für 400 Euro, ja, denn dann hat man das ultimative Head-Up-Display fürs Auto. Was kann man da machen? Zum Beispiel sieht man eventuell Karteausschnitten oder eben die Anweisungen die Anweisungen, wohin man jetzt zum Beispiel fahren muss, wie weit es noch ist, ja, möglicherweise auch die Geschwindigkeit, die man gerade fährt, die GPS-Geschwindigkeit, also die echte, in der Brille und hat somit dann quasi alles im Blickfeld, ohne dass man das Gesicht abwenden muss von der Straße. Das wäre eine super Geschichte. Da gibt es vielleicht auch ein paar Probleme noch, Stichwort Genehmigung und so, aber man sieht ja auch zum Beispiel, viele Autos haben ein Head-Up-Display mittlerweile. Ich fahre ja schon seit über 10 Jahren mit einem Auto mit Head-Up-Display. Ich würde nie mehr ohne Head-Up-Display fahren wollen. Außer vielleicht, wenn eben entsprechende Ersatzmöglichkeiten vorhanden sind. Aber jetzt bringt zum Beispiel auch Mazda den Mazda 6e mit einem virtuellen 50 Zoll Head-Up-Display raus, wo wirklich Kartenausschnitten, alles Mögliche, auch Interaktion mit den Objekten außerhalb vom Auto möglich ist. Zum Beispiel, wenn man zu nah auffährt, dann wird es erkannt und es wird signalisiert und man kriegt es 3D-mäßig eingeblendet, ja, dass man jetzt man sieht das Auto quasi als stilisierte Zeichnung und wie sich das dann nähert, ja, und wenn man zu nah geht, dann wird es orange und irgendwann wird es rot und dann weiß man, okay, jetzt also, ne, ein bisschen Abstand halten und so bei der Geschwindigkeit. Oftmals unterschätzt man das nämlich, die meisten Leute halten bei 50 genauso viel Abstand wie bei 100. Und bei 100 wird genauso viel Abstand gehalten wie bei 200, ja, dass dann aber da ein Abstand sich vervielfachen muss, ja, um dann rechtzeitig zum Beispiel zum Stehen zu bekommen, ja, diese Regel, die kennt kaum jemand noch und sitzt kaum jemand um, aber hier wird es dann sehr schön visualisiert. Also sowas ist natürlich wunderbar und sowas wäre dann eben auch für jedes Auto möglich. Gut, vielleicht jetzt nicht unbedingt das mit dem Abstand, weil das sind schon wieder weitergehende Funktionen, da brauchst du ja auch Sensoren und so weiter. Aber jetzt die grundsätzlichen Navigationsfunktionen, Geschwindigkeit und so weiter, alles, was jetzt schon mit dem Smartphone gemacht werden kann, das könnt ihr dann quasi auf das reale Bild quasi draufgelegt sehen wie ein Head-Up-Display und dann habt ihr quasi ein komplettes Head-Up-Display. Also das ganze Sichtfeld ist ein Head-Up-Display, ja. Und da kann man dann sehr viele Sachen machen und das kann wirklich nützlich sein und auch zu der Verkehrssicherheit beitragen sogar, weil man muss eben, wie gesagt, das Auge nicht mehr von der Straße nehmen. Man kann immer quasi durchschauen auf der Straße, was ist los, und muss nicht da mal runter gucken und oh, was ist denn das da, ne? Sondern einfach immer drauf. Also ich finde es eine sehr große Erleichterung. Früher habe ich immer auf den Tacho geklotzt, ja, weil, ja, okay, hier, nein, Tempo 50 wieder, ne, oder Tempo 60 hier, gut, jetzt muss ich aufpassen, ne, ja, Tempo 60 halten ist gar nicht so einfach, wenn man vorher 110 gefahren ist oder so und auf einmal muss man 60 fahren auf einer breiten Straße, weil Baustelle ist, ne, dann fühlt sich das an, als ob man steht und dann verliert man wirklich das Gefühl für die Geschwindigkeit. Wer zum Beispiel auch längere Zeit mal in der Autobahn gefahren ist und dann auf einmal, ne, abfahren, Stadt und jetzt fährt man in der Stadt rum, dann denkt man 50, ja, was ist denn das 50 hier, was soll das, ich komme ja nicht noch voran. So ist man dann eben, wird man getäuscht quasi von seinen eigenen Sinnen und was macht man da, man guckt eben ständig auf den Tacho, aber nicht auf den Verkehr. Und bei einem Head-Up-Display kann man beides gleichzeitig machen, ist doch cool. Gut, also die Brille für das Auto mit Android Auto, daran arbeitet Google sozusagen mit den normalen XR-Glasses und das wäre eine Nische, die könnte durchaus dann wenigstens in dem Bereich ein paar Erfolge erzielen, finde ich. So, was Verrücktes ist, die OnePlus Watch 3, ja, ihr kennt vielleicht noch dieses Problem, ja, die wurde ja zurückgerufen bzw. der Verkauf unterbrochen, weil dort statt Made in China, Meda in China gestanden hat, also ein Schreibfehler, ein Buchstabendreher. Und da haben die erstmal die Produktion angehalten. Jetzt ist es zurück, ja, jetzt kann man es wieder kaufen. Und ihr werdet es nicht glauben, jetzt kostet die Uhr statt $329 $499, also ein 51% Preisaufschlag. Tja, da würde ich mal sagen, Pech gehabt, OnePlus noch zu retten, noch normal, ich weiß es nicht, aber nö. Anders hingegen bei der Pixel Watch 4, da sind ein paar Leaks jetzt rausgekommen und wenn sich die bewahrheiten sollten, ist das schon mal was richtig Gutes. Auch diese Pixel Watch 4 wird es mit 45mm Größe geben, aber auch eine kleine mit 41mm. Und wird optisch ein bisschen aufgepeppt werden, aber trotzdem noch diesem Pixel-Stil wohl treu bleiben. Die Uhr soll wireless aufgeladen werden können jetzt. Diese Poco-Pins sind verschwunden auf der Rückseite und damit wird dann eben drahtlos geladen, was meiner Meinung nach ganz gut ist. Für eine Uhr auf jeden Fall. Die ist etwas dicker und es gibt wohl auch zwei neue Buttons auf jeder Seite. Das ist auch interessant. Und von daher tut sich also wirklich was bei dieser Uhr, was jetzt genau da noch an Zusatzfunktionen gibt, dass zum Beispiel zwei Buttons gebraucht werden und so weiter. Das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist, aber auf jeden Fall darf man schon mal gespannt sein und im Prinzip ist es sieht es sehr positiv aus mit dieser Pixel Watch 4. Da kann man also drauf gespannt sein. Ja, die neuen Zölle, die teilweise auch schon wieder zurückgenommen wurden, aber dann doch wieder bedroht werden. Außerdem gibt es da noch so quer, also nee, halt Moment, wie soll ich das ausdrücken? So Probleme bei den Querzöllen. Ja, also das heißt Zölle, die eigentlich nicht für ein Produkt gedacht sind. Ja. Für Smartphones wurden ja die Zölle zurückgenommen, ne, ist ganz klar, weil ne, man hat gesehen, hoppla, jetzt kann sich Apple einsagen lassen, ja, wenn das wahr wird, vor allem wenn die anderen noch Gegenzölle beschließen und die waren bereit dazu, ja. Trotzdem ist es so, dass die Bauteile beispielsweise aus China, die Apple in Massen verbaut, auch wenn die Geräte dann in USA hergestellt würden, was momentan noch nicht sind, aber wenn sie dort hergestellt würden, würden die Importe für chinesische Bauteile eben sehr, sehr hoch werden und von daher würden die Preise extrem steigen. Deswegen wird allgemein, egal ob iPhone oder Android-Phone, erwartet, dass die Preise im nächsten Jahr massiv einsteigen werden. Und das kann bis zu 30% ausmachen an den Preisen. Das heißt, Geräte, die heute 1.499 kosten, können locker vielleicht dann nächstes Jahr 1.599 oder sogar 1.699 kosten oder sogar noch mehr. Das alles ist möglich. Und deswegen gibt es hier einen einfachen Ratschlag. Diese Zölle und die Preiserhöhungen, die jetzt zu erwarten sind, die könnt ihr nutzen. Entweder jetzt noch schnell ein Handy kaufen, ja, und dann erstmal nichts mehr. Oder wenn ihr jetzt gerade ein Handy gekauft habt, guter Tipp, behaltet euer Handy einfach so lange es geht. Ja, ich weiß, normalerweise gebe ich keine solchen Ratschläge, weil die erstmal kaum was bringen und natürlich auch die technische Entwicklung massiv stören und das ist das Letzte, was ich will. Aber in dem Fall muss ich ganz klar sagen, wenn hier eine Volkswirtschaft meint, die müssten den Rest der Welt erpressen, dann kann man auch damit antworten, indem man einfach die Konsumierung von bestimmten Gütern verweigert. Das ist eine probate Antwort meiner Meinung nach und das nicht falsch verstehen. Das heißt jetzt nicht, dass ihr bestimmte Marken aus bestimmten Ländern eben abstrafen sollt, sondern allgemein diese Warengruppe dann eben meidet. Und auch deswegen so, weil es nämlich überhaupt keine Rolle spielt, aus welchem Land etwas kommt. Diese Zölle, die werden in allen Bereichen von diesen betroffenen Produkten dann eben teurer werden. Ja? Es gibt nur wenige Ausnahmen, wo dann zum Beispiel die Teile wirklich aus einem Land kommen. Also zum Beispiel, wenn man mit China gute Geschäfte machen würden, ja, dann würden chinesische Smartphones beispielsweise ohne große Zölle bei uns durchkommen. Die Chinesen machen auch so ziemlich alles alleine. Von daher brauchen die auch keine teuren Teile aus mit Zöllen belastenden Ländern einzuführen. Das heißt, diese Geräte würden einfach nicht teurer werden. Aber das sind Ausnahmen, weil normalerweise hängt halt eben alles in unserer Wirtschaft zusammen. Das haben wir ja seit Jahrzehnten betrieben und gefördert, die Globalisierung. Jetzt ist die Globalisierung da und jetzt wird sie auf einen Schlag vernichtet und das wird große, große Probleme eben bringen für die Preisgestaltung von den Sachen und noch viele andere Probleme. Das möchte ich jetzt nicht alles hier beleuchten, denn das wird einfach den Rahmen sprengen. Das hat massive Auswirkungen jedenfalls. Und von daher ist es doch eine gute Idee, einfach mal daran zu denken, so ein Smartphone zu nutzen, so lange, bis es eben nicht mehr geht. Also das heißt, nicht mehr geht, ihr wisst ja, da hat sich nichts geändert. Smartphone nutzen können bedeutet bei mir, letztes Sicherheitsupdate, nicht OS-Update, Sicherheitsupdate, danach ein halbes Jahr noch nutzbar und dann nicht mehr nutzbar. Das ist meine Prämisse, das ist der Sicherheitsaspekt, ganz klar. Also wenn ein Gerät ein halbes Jahr keine Sicherheitsupdates mehr bekommt, ist das Gerät unsicher. Dann würde ich das nicht mehr benutzen. Auf keinen Fall. Zwar noch für Sachen, wo das Gerät nicht ständig online ist, wie zum Beispiel MP3-Player oder sonstiges, wo man überschauen kann, okay, man macht es an, spielt ein paar Sachen drauf, macht es wieder aus und wunderbar, ja, okay, dann kann man es machen. Aber ansonsten als richtig produktiv eingesetztes Gerät auf keinen Fall mehr nutzen, das ist zu risikoreich. Aber bis dorthin könnt ihr die Geräte nutzen. Und wenn bei vielen Geräten sind jetzt die Update-Zeiten sehr stark verlängert worden, also kein Problem, würde ich mal sagen. Das heißt, ihr könnt viele Handys viele Jahre ab jetzt benutzen, ja, ohne dass ihr ein neues kaufen möchtet. Ohne dass ihr ein neues kaufen müsstet. So, ja, möchten ist wieder was anderes, ja. Aber ich habe mir das auch zu Herzen genommen. Ich werde wahrscheinlich auch jetzt noch ein Jahr dranhängen. Ich bin eigentlich guter Dinge, dass 2026 hier mein Smartphone auch noch mit Sicherheitsupdates regelmäßig versorgt wird. Das ist also kein Problem. Und ich denke, dann werde ich da noch ein Jahr dranhängen. Wobei ich eigentlich vorhatte, auf jeden Fall nächstes Jahr ein neues Smartphone zu holen. Aber wenn sich das hier so weiterentwickelt und es bleibt wirklich bei dieser verrückten Lage mit den Zöllen und so, dann werde ich das wohl auch nicht machen. Ja, und werde dann beim alten Handy bleiben. Einfach, weil ich es nicht einsehe, dass wir als Verbraucher das bezahlen wollen, was ein paar Wahnsinnige gerade veranstalten. Das sehe ich so nicht, dass ich das unterstützen kann. Und damit meine ich nicht nur eine Person mit den Wahnsinnigen, da sind noch mehr dran beteiligt. Da braucht man nur mal in die Nachrichten zu gucken und das geht einfach nicht. Okay, also, dann nächstes Thema, Google tut Arbeiter entlassen. Ach was, ja doch, tatsächlich. Und zwar geht man ja immer davon aus, dass so große Unternehmen wie Google, ne, da ist 100% sicherer Arbeitsplatz und so weiter. Nö, ist leider nicht so. Auch jetzt sind wieder hunderte Arbeiter entlassen worden, hunderte Angestellte von Google. Und zwar auch wieder wegen diesem Zusammenschluss, da gab es offenbar noch einen Nachgang, ja, von den verschiedenen Abteilungen, ja, wurden ja ein paar zusammengeschlossen und Rick Osterloh hat ja auch das Team dann übernommen sozusagen wurde jetzt alles gestraft und so und deswegen sind jetzt das nächste Kontingent von Mitarbeitern, die entlassen wurden. Man hat ja auch schon im Vorfeld, das habe ich auch mehrmals berichtet, den Mitarbeitern das auch schon schmackhaft gemacht, freiwillig sozusagen Google zu verlassen mit großen Abfindungen etc. Und das ist jetzt wohl in die nächste Phase übergegangen. Das reicht wohl nicht mehr, haben sich wohl zu wenige gemeldet. Und jetzt werden der Rest eben von der Menge, die abgebaut werden muss oder soll, eben jetzt tatsächlich auch gekündigt werden. Oder sind gekündigt worden. Das ist schon heftig. Betroffen ist, sind die Pixel, Android und Chrome Divisionen, die eben bei Google hier auch zusammengeschrumpft wurden. Also ja, schon bedenklich, aber ich denke mal, das war abzusehen. Und wenn das hier ja noch so weitergeht mit der Kapitalvernichtung, wie es im Moment passiert in den USA, dann werden da noch viele, viele, viele, viele Folgen, die bei Firmen wie Google und Co. entlassen werden. HyperOS ist mittlerweile wirklich am Fliegen, was die Updates betrifft, denn offenbar hat Xiaomi etwas gemacht, was Samsung nicht geschafft hat. Die haben nämlich eine riesige Menge von Geräten mit dem neuen HyperOS ausgestattet. 116 Geräte haben jetzt gerade HyperOS 2 bekommen. Und das ist schon ziemlich genial, wenn man da mal guckt, was da alles dabei ist. Machen wir gerade das Bildchen hier ein bisschen größer. So. Da ist zum Beispiel natürlich klar, dass die neuen Geräte wie Xiaomi 15, das ist ja klar. Aber auch solche Geräte wie das Redmi A3 Pro oder das Redmi 14 bekommt es. Auch das Redmi Note 14 kriegt es. Auch die Redmi Note 12 sogar schon. Ja, also die Ältesten, die sind da schon wirklich betagt und alle bekommen dieses Update. Das finde ich schon ziemlich, das finde ich schon ziemlich gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist auch das Redmi 13 Pro Plus 5G, ist aber bei uns ja sehr gut verkauft worden, kriegt ein Update. Also ich muss schon sagen, ist der absolute Wahnsinn. Xiaomi 11 Lite 5G NE, das sowas. Das neue HyperOS-Update bekommt es wirklich, wirklich super. Ja, auch bei den Tablets sieht es gut aus. Die ältesten Tablets sind beispielsweise das Redmi Pad SE und das Xiaomi Pad 6, die das bekommen. Das Xiaomi Pad 5 offenbar leider nicht. Es ist ja aber auch schon geraume Zeit auf dem Markt, ja. Ansonsten muss ich sagen, ist das wirklich gut und damit, wie gesagt, schaffen die etwas, was was die bei Samsung so einfach nicht geschafft haben, nämlich so viele Geräte zu updaten. Wahnsinn. Also im Prinzip ist nur eins schade, dass das Pad 5 hier wohl das Update nicht bekommt. Wobei ich sehe hier auf der Liste HyperOS 2.1 und 2.2 ist Xiaomi Pad 5 Pro 12.4, aber ich glaube, das wurde bei uns nicht verkauft, das Pro. Ja, okay. Wie auch immer, also das ist ein bisschen schade, dass das reguläre Xiaomi Pad 5 eben nicht geupdatet wird, aber trotzdem ja, ist schon mal eine gute Sache. Okay, Android 16 Beta ist jetzt auch für Xiaomi Devices übrigens verfügbar, ja, und natürlich auch für für einige Xiaomi Devices und natürlich für die Google Pixel Geräte und auch einige OnePlus Geräte haben die Möglichkeit, jetzt die Beta jetzt schon auszuprobieren. Ist jetzt offiziell raus als Beta Version immerhin. Dann haben wir noch was von Honor nochmal. Ja, Honor hat es diese Woche wirklich gepackt. Das Honor Power hat jetzt ein Launch Date bekommen. Und zwar soll das jetzt am 15. April, also morgen, starten. Und das ist so eine Linie, die wird die High-End Magic Line komplementieren. Soll also so ja in etwa in der Richtung gehen, aber eben, wie der Name schon vermuten lässt, mit mehr Akkuleistung. Ja. So wird erwartet, dass das erste Honor Power oder das neue Powerphone 7800 Milliampere-Stunden Akku hat und damit natürlich sehr lange durchhält. Ja. Es ist sehr ungewöhnlich, dass man so hohe Akkuwerte hat bei Standard-Smartphones. Normalerweise ist man das nur gewohnt von diesen Outdoor-Boliden von Ulefone beispielsweise. Ja. Aber hier macht auch Honor viel Batterie-Power rein, sodass man unterwegs sein kann mit diesen Smartphones. Mit einem Snapdragon 7 Serie Chipsatz wird das erwartet, aber genaueres wird man dann erst später erfahren. Nämlich am 15. April. Und was haben wir noch? Das Vivo X200 Ultra soll mit einer externen 200 Megapixel Linse ausgestattet werden mit einem 8,7-fach Zoom. Ja, inwiefern und wie das realisiert wird, ist nicht bekannt. Mal sehen, aber auf jeden Fall, wie es auch immer gehandhabt wird, soll das durchaus eine Verbesserung sein und ich finde, so ein großer Zoom ist auch auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Vor allem, wenn man den Abbildungen glauben kann, dann ist es also ein richtig großes Zoom-Objektiv. Das heißt, da wird auch richtig an Helligkeit eingefangen, was natürlich dann auch die Bildqualität wiederum deutlich verbessern wird im Vergleich zu den kleinen Linsen, egal wie viel Zoom die haben. Weil eben mehr Licht gebündelt werden kann und deswegen gibt es auch dann weniger Störungen bei dem Sensor an sich und damit klarere und deutlichere und schärfere Bilder. Wenn natürlich die Objektive gut sind, man kann hier durchaus davon ausgehen oder darauf hoffen zumindest, weil diese 200 Megapixel externe Linse als mit Zeiss zusammen entwickelt wurde und somit sollte zumindest mal ein Grundsatz an Qualität gesichert sein, wie es dann eben insgesamt aussieht, ist noch nicht ganz klar. Offiziell wird das in China am 21. April das X200 Ultra auf den Markt kommen und da wird man dann mehr davon erfahren, denke ich auch, was es mit diesem Zoom-Objektiv hier auf sich hat. Dann bringt auch Android oder Google ein neues Android-Update raus, aber kein Firmware-Update, sondern ein Update Google Play Services und den darunterliegenden Schichten, um die Geräte tatsächlich mit besserer Akkulaufzeit auszustatten. Da wird es mir wieder Angst und Bange. Also ich weiß nicht, ob ich mich da freuen soll oder ob ich da weinen soll, weil das bedeutet für mich im Prinzip wieder nichts Gutes. Ich habe eigentlich kein Problem mit der Akkulaufzeit hier bei meinen Geräten. Sehr wohl aber damit, dass schon jetzt die Apps nicht mehr zuverlässig laufen, weil eben Android zu viele Apps im Hintergrund abschießt. Ja, sogar der Start von Apps wird oftmals verhindert. Das heißt, wenn ich zum Beispiel nicht gleich, wenn ich das Handy einschalte, einmal Line starte oder so, kann es sein, dass wenn ich eine frühe Line-Nachricht bekomme, dass die überhaupt gar nicht erst aufkommt. Erst wenn ich dann das Handy entsperre und Line aufrufe, erscheint dann die Nachricht. Und das ist nicht nur mit Line so, das ist sogar mit Google Messages so und mit Gmail. Ja, passiert mir das auch regelmäßig. Ich möchte eigentlich gerne eine Funktion haben, die sagt, okay, weniger Akku, dafür funktionierendes Handy wäre in Ordnung, würde ich vorziehen, denn Akkuprobleme habe ich keine. Wo ich aber Probleme habe, ist mit der Zuverlässigkeit von Apps wegen diesen blödsinnigen Stromsparfunktionen, die jetzt mittlerweile Überhand nehmen und schon zu nicht mehr funktionsfähigen Geräten führt. Also wie unbedarfte Benutzer hier noch mit zurechtkommen sollen, das weiß ich wirklich nicht. Die nicht verstehen, was es bedeutet, dass eine App im Hintergrund abgeschossen wird, damit Strom gespart wird. Die müssen das Handy anschalten, dann muss das alles funktionieren. Alles muss funktionieren, fertig. Ja, so einfach ist das. Aber so ist es leider schon lange nicht mehr. Durch diese immer weiter ausufernden Stromsparmaßnahmen. Und jetzt frage ich mich natürlich, was wurde hier jetzt wieder gemacht bei diesem Update. Wie kann da noch mehr Strom eingespart werden, ohne dass das zu Lasten von irgendwelchen Funktionen geht? Ja, das ist für mich eine sehr seltsame Sache und würde sehr begrüßen, wenn ich da genauere Infos noch von Leuten bekommen könnte, die das System da hier auch unter Kontrolle halten, wenn es noch Leute gibt, die das System unter Kontrolle halten. Ne? jedenfalls gibt es auch hier wieder nur ein ganz kurzes Changelog zu finden, was dann heißt eben Systemmanagement. Updates to System Management Services that improve battery life and device connectivity. Und das ist ungefähr so aussagekräftig, ja, wir sparen jetzt Strom. Ja, aber wie? Was passiert da? Warum? Und nein, egal. Also es ist wirklich schlimm. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also wenn ihr feststellt, dass in nächster Zeit einige eurer Apps, die vorher wunderbar geklappt haben, wunderbar funktioniert haben, auf einmal nicht mehr funktionieren, vor allem wenn ihr sie nicht einmal am Tag oder mehrmals am Tag startet, dann hängt das vielleicht mit dieser Funktion eben zusammen. Tja. So, dann sind wir jetzt mit den Themen auch durch und jetzt komme ich zur App der Woche und da habe ich ein Spielchen gefunden, das ist sehr, sehr schön, weil es mal ein ganz einfaches, super simples, naja, vielleicht auch so ein bisschen antik wirkendes Spielkonzept hat, aber mit einer wunderbaren Hintergrundgeschichte, die auch sehr schön erzählt wird mit den super tollen Chars. Panda Clip, The Black Thief nennt sich diese App und die schöne Sache ist, ihr habt eine richtig tolle Geschichte, wie gesagt, die erzählt wird bei diesen Dialogen mit wunderhübscher Grafik und alle Protagonisten in diesem Game sind Bären. Ja, Bären. Keine Bären, sondern Bären. Und das alleine ist ja schon mal super cool, ja, super süß. Und natürlich sind diese Bären in Form von coolen Anime-Girls repräsentiert mit den entsprechenden Kimono-Mimis, ja. Und somit gibt es dort also Koala-Bären, Panda-Bären, Braunbären und Eisbären und viele andere Bären, von denen ich noch nicht mal gewusst habe, dass sie überhaupt existieren. Aber tatsächlich, es gibt japanische Bären, es gibt chinesische Bären, es gibt alles Mögliche an Bären. Ja. Und da seid ihr jetzt mitten in dieser Geschichte drin. Und ich darf mal zitieren aus der Beschreibung, Chiva und ihre Freunde wollen campen gehen, aber plötzlich tritt ein Problem auf und sie müssen die Invasion von Schwarzbären bekämpfen, die ihr Essen stehlen. Helfen wir Chiva und ihren Freunden bei ihrer Suche, sie zu besiegen und zu verhindern, dass der böse Schwarzbär wieder Nahrung stiehlt. Ja, und aus dieser relativ simplen Geschichte entwickelt sich aber viel, viel mehr. Und mittlerweile ist diese App auch schon bei einer riesigen, großen, verschachtelten Geschichte angelangt, die ihr nach und nach dann erkennen könnt. Also, wie gesagt, das Spielprinzip selbst ist wirklich sehr, sehr simpel und das kann einen vielleicht sogar abschrecken, so simpel ist es, ja. Auch wenn es lustig ist, die Gegner mit der Bratpfanne zu malträtieren, es macht dann nur begrenzt lange Spaß, ja, das Spiel selbst. Aber wenn ihr es so sieht, dass man immer weiter in der Geschichte voranschreiten soll und immer mehr Dialoge sieht in diesem Visual Novel Stil, ja, und diesen tollen Grafiken, die da eben sind und die Dialoge, die wirklich hammerhart sind. Ich habe also selten bei einem Dialog so gelacht wie hier bei diesen Dingern. Wirklich cool. Und ich muss schon sagen, das ist gut gelungen insgesamt. Wie gesagt, das Spiel selbst, da hätten sie vielleicht noch so mit der Zeit, das Spiel ist schon eine Zeit lang auf dem Markt, hätten sie vielleicht ein bisschen noch verbessern sollen. Allerdings gibt es noch so Verwaltungsaufgaben, wo ihr Sachen anpflanzen könnt, die ihr wieder dann benutzen könnt, für eure Chars aufzuwerten und viele andere Sachen. Es gibt sehr viel zu entdecken, nur eben das Grundspiel selbst, da ist, sag ich mal, nicht so viel Abwechslung, aber ist egal. Wenn ihr das Spiel gibt's weiter, geht's weiter in der Geschichte. Und das ist die Motivation, denn die ist wirklich gut, macht richtig Spaß. Ja, also das Spiel Panda Clip The Black Thief gibt's kostenlos im Play Store und von High Clay Games ist das, falls es noch was anderes gibt, weil es gibt jede Menge Panda-Spiele, aber nur Panda Clip The Black Thief ist das, was ich meine. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es waren auch wieder ein paar interessante Themen dabei. Die Community findet ihr unter mastodon.africa/@thenetcasts. Bitte Hashtag TheNetcast nicht vergessen. Und natürlich auch in der YouTube-Community könnt ihr Kommentare hinterlassen. Da freue ich mich auf jeden Fall immer. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.